Trotz des Einflusses Depeche Mode wollen sie ihre Musik eine eigene Note geben. Das wollen wirklich die vielen Gruppen, die musikalisch im gleichen Fahrwasser unterwegs sind. Nur warum soll man eine Sache, die eh schon gut und erfolgreich ist, grundsätzlich anders machen? Ich glaube, das sagt sich auch die folgende Band. Hier ist Merge mit Lost in Eternity.